schwer. Wir schieben ständig nur Krise. Jeden Tag aufs Neue, ich vertraue der Liebe. Sie macht mich stark, sie gibt mir Kraft für das Leben. Ich weiß, sie kommt von Gott, deshalb werde ich alles geben. Man lernt aus Fehlern, man wird älter mit seinen Tagen. Wunderbare Dinge geschehen nicht alle Tage. Ein Gottesgeschenk, Bruder, der Segen für die Seele. Es ist das, was du draus machst für deine Seele. Ich versuch die negativen Gedanken loszuwerden, um den Mond fernzuhalten. Solange bis ich sterbe, ein täglicher Kampf mit deinen Gedanken, dein Gewissen zwischen Gut. Alles ist noch ungewiss. Es liegt an dir und das Gute in dir. Nimm das Gute, du gewinnst. Nimm das Böse, du verlierst. Die Zeit ist schwer, Digga. Ich steck den Kopf nicht in Sand. Ich geb noch mehr, Digga. Weil ich weiß, dass ich kann. Ich will noch mehr, Digga. Ich werde glücklich sein irgendwann. Denn ich vertrau Gott und mein Verstand. Die Zeit ist schwer, Digga. Ich steck den Kopf nicht in Sand. Ich geb noch mehr, Digga. Weil ich weiß, dass ich kann. Ich will noch mehr, Digga. Ich werde glücklich sein irgendwann. Denn ich vertrau Gott und mein Verstand. Bruder, der Himmel wartet, so wie das ewige Glück. Ich entscheide mich für Gott, sonst werd ich hier verrückt. Ich hab die Hölle erlebt und bin froh, dass ich noch lebe. Scheiß auf euch hoch, ich mach mein Ding und ich lebe. Mein Traum, mein Ziel und alles, was noch gibt. Mit den Menschen, die ich liebe, es ist nie zu spät. Ich scheiß auf euch Verräter, es gibt viel zu viel. Ihr kommt niemals an mich ran, weil ich bin zu real. Es ist traurig zu sehen, sie alle wollen ein Gangster leben. Weil sie Langeweile schieben und zu dumm sind, um zu reden. Mach die Augen auf, kümmere dich um deine Family. Wir haben den gleichen Feind, Secret Society. Der Himmel wartet auf das Böse. Uns aufzuhalten, es ist Gottes Kunst, ein Gleichgewicht zu finden und es liegt bei dir. Diese Welt zu ändern, Bruder, und es liegt an mir. Die Zeit ist schwer, Digga, ich steck den Kopf nicht in Sand. Ich geb noch mehr, Digga, weil ich weiß, dass ich kann. Ich will noch mehr, Digga, ich werde glücklich sein irgendwann. Denn ich vertrau Gott und mein Verstand. Die Zeit ist schwer, Digga, ich steck den Kopf nicht in Sand. Ich geb noch mehr, Digga, weil ich weiß, dass ich kann. Ich will noch mehr, Digga, ich werde glücklich sein irgendwann. Denn ich vertrau Gott und mein Verstand. Verstand, die Zeit ist schwer, Digga. Ich steck den Kopf.